Ihr hattet versprochen, keine Politik. Katrin, schalt den Fernseher aus. Und es ist ihr egal, ob die Raumstation Skylab im Sommer 1976 über ihren Köpfen direkt auf die Bretagne stürzt, denn zu ihrem 67. Geburtstag möchte Großmutter sich ganz der Familie widmen, die in Julie Delpys Film »Familientreffen mit Hindernissen« für ein paar Tage angereist ist. Gefahr aus dem Orbit, familiäres Chaos oder Gräben zwischen Rechts- und Linksfraktionen innerhalb der Familie, hin oder her. Das regt mich auf. Ist der Mai 68 umsonst gewesen? Aber was ist das gegen Albertines Frühlingserwachen mit ihren 11 Jahren? Ach, dieser Mathieu, schwärmt Albertine alias Titin. Wusstest du, dass hier nebenan gleich der FKK-Strand ist? Ach echt? Ja, da war Chantal Couturier mit ihrem Sohn Mathieu. Und, wie geht's ihm? Ganz gut anscheinend. Jedenfalls hat Titin, seit sie Mathieus Schniedel gesehen hat, kein Wort mehr gesagt. Papa, hör auf! Oh. Julie Delpy als Schauspielerin bekannt aus Schlöndorffs Homo Faber oder Richard Linklaters Before Sunrise und Before Sunset legt hier ihre dritte Regiearbeit vor. Familientreffen mit Hindernissen, überzeugt als Synthese von französischem Sommerfilm, lange Mahlzeiten an langen Tischen unter großen Bäumen und atmosphärisch stimmigem Bild der 70er Jahre. Familientreffen mit Hindernissen von Julie Delpy, empfehlenswert. Horror und Science-Fiction hat Ridley Scott in Alien von 1976 zur perfekten Synthese gebracht. Drei ansehnliche Fortsetzungen folgten und begründeten die Weltkarriere von Sigourney Weaver als erstem weiblichen Actionstar der Filmgeschichte. Nun hat Ridley Scott mit Prometheus, Dunkle Zeichen, ein Prequel, also eine Vorgeschichte zur Alien-Saga gedreht. Darin spielt Noomi Rapace, die Hauptdarstellerin aus der Millennium-Trilogie. In Prometheus spielt sie die Leiterin eines Wissenschaftlerteams, vom Raumschiff Prometheus auf den unheimlichen Planeten gebracht. Was wir hofften zu erreichen war, unseren Schöpfern zu begegnen. Doch da lauern Horror bzw. Monster bzw. abartige, in jedem Fall aber bösartige Schöpfungen urzeitlicher Biotechniker. Die visuellen Visionen von Ridley Scott in Prometheus sind atemberaubend, überzeugend auch in der 3D-Fassung des Films. Doch das Primat dieser grandiosen Bilder rettet Prometheus nicht vor ermüdenden Genre-Klischees. Nach 4 Alien-Filmen sind wir es leid zu sehen, wie eine Person nach der anderen stirbt und nur übrig bleibt die taffe, tiefsinnige Heldin, hier eben Noomi Rapace. Und wenn Horror- und Action-Effekte die Gott- bzw. Schöpfersuche am Ende mit einem Cliffhanger Richtung Sequel dieses Prequels erledigen, kann man sich nur noch auf die DVD zu Hause mit dem Alien-Klassiker von 1976 freuen. Prometheus, Dunkle Zeichen, spannend, visuell interessant, aber unterm Strich enttäuschend. Was ist es? Haben Sie gehört? Sigourney Weaver hat auch nach ihren Alien-Auftritten solide, professionelle Arbeit geliefert. Manchmal großartig, manchmal gelangweilt mittelmäßig. Und in dieser Arbeitshaltung können sie und ihr Red Lights Co-Star Robert De Niro sich durchaus die Hand reichen. Was ist wahr? Gibt es Übersinnliches? Diese Frage steht im Mittelpunkt des Mystery-Thrillers Red Lights. Der spanische Regisseur Rodrigo Cortés brauchte vor 2 Jahren in seinem Film Buried, lebendig begraben, nur einen Mann eingeschlossen in einem Sarg, um klaustrophobische Angstattacken beim Kinogänger hervorzutreiben. Der Versuch eines jungen Wissenschaftlers, jetzt in Red Lights einem Großmedium Charlatanerie nachzuweisen, ist ungleich aufwendiger inszeniert in der Absicht, uns Angst vom Unheimlichen zu bescheren. Fordern Sie mich heraus! Wollen Sie meine Kraft in Frage stellen? Doch am Ende weiß der Kampf zwischen Rationalität und Übersinnlichkeit nicht zu überzeugen. Da hilft auch kein Staraufgebot. Red Lights von Rodrigo Cortés, enttäuschend.